kommer köra ett sauk. Nitt så vi flyger. Och ni vill outgea fel. Unnerscheib sauf, aufs Klopapier. Nicht so wie früher, auf DIN A4. Und ich komm mit Fahrrad und ich bin auch DIA4. Keiner kann mich wegnehmen, dass ich war hier. Unnerscheib sauf, aufs Klopapier. Nicht so wie früher, auf DIN A4. Und ich komm mit Fahrrad und ich bin auch DIA4. Keiner kann mich wegnehmen, dass ich war hier. Wenn du etwas hast, wollen sie es brechen? Willst du jetzt reden oder einfach zustechen? Nimm mir meinen Abstand, für mich bist du Verräter. Rede nicht von Freund oder von einem Gangster. Jeden Tag liest du deinen einzelnen Brief. Keiner hat dir geschrieben, außer ein Brief vom Gericht. Und du hast einen Pausenhof und schreibst ein Gedicht. Und du kriegst Gänsehaut, wenn du siehst Blaulicht. Für mich bist du gestorben, genau wie deine Vagina. Ich hab dich nie geschätzt, außer deine Vagina. Du hast mich verarscht, ich hab's draus gelernt. Ich hab nicht ohne Grund dein Best Friend gebankt. Ich stehe in der Öffentlichkeit und jetzt hab ich Feinde. Weil ich sowas sage, befick deine Gemeinde. Und ich bin meist abgerufen, nur Rapper Würzburg. Es ist nicht leicht, es sind 4 Jahre Übung. Und ich schreib's auf, aufs Klopapier. Nicht so wie früher, auf DIN A4. Und ich komm mit Fahrrad und ich bin auch DIA4. Keiner kann mich wegnehmen, dass ich war hier. Und ich schreib's auf, aufs Klopapier. Nicht so wie früher, auf DIN A4. Und ich komm mit Fahrrad und ich bin auch DIA4. Keiner kann mich wegnehmen, dass ich war hier. Doch du passt rein ins Opfer-Schema. Brich dein Bild, ich bin der Täter. Immer nur der Junge, der Box aus dem Fenster. Bitte sag es nicht, dass du wärst so ein Gangster. Wenn die Knarre klickt, dann weißt du, wie die Straße spricht. Wenn die Nase bricht, dann weißt du, wie die Scheiße riecht. Nein, du bist kein Mann. Swatch, oh und dann, mein Hand geht hoch. Alles klar bis dann. Ich war nie in Kirche, denn ich bin halbweise. Du hast deinen Vater, für mich ist das Privileg. Ich musste drauf schauen, wie ich komm. Klar mit Geld, du hast ein Privathaus, ich besitze ein Zelt. Rede nicht von Charme, nein, so etwas hab ich nicht. Rede nicht von Traumfrau, nein, so etwas gibt es nicht. Und du hast keine Freunde, weil die alle falsch sind. Wenn du Hilfe brauchst, sind die schneller weg als Wind. Und ich schreib's auf, aufs Klopapier. Nicht so wie früher, auf DIN A4. Und ich komm mit Fahrrad und ich bin auch DIA4. Keiner kann mich wegnehmen, dass ich war hier. Und ich schreib's auf, aufs Klopapier. Nicht so wie früher, auf DIN A4. Und ich komm mit Fahrrad und ich bin auch DIA4. Keiner kann mich wegnehmen, dass ich war hier. Keiner gibt dir eine Chance, ja, weil du Dreck bist. Und ich stempel dich ab, nur weil du Nasen siehst und nicht bleib daheim. Deine 10 Bücher liest, weil du Straße bist und auf die Straße willst. Mutter wird geehrt, für dich ist das Fremdwort. Ich weiß, dass du drauf scheißt, Mutter, liebe Fremdwort. Und ich schreib es auf, alles Gute, Mama. Guck, wie ich aufnehm, nur für dich, Mama. Und ich schreib's auf.